Es ist hässlich, was im Netz und damit auch auf Facebook an menschenverachtenden Kommentaren, an Beleidigungen, aber auch was an wohlformulierten, jedoch nicht minder widerwärtigen Inhalten zu finden ist. Es ist hässlich, wie sich Menschen gegenseitig bestätigen, dass sie in ihrem Weltbild nicht allein sind, wie teils gezielt Stimmung gegen Gruppen gemacht wird, die den Hetzern niemals irgendetwas Böses getan haben. Und es ist hässlich, dass Facebook sich nicht intensiver der Probleme annimmt. Und doch, es ist nicht das eigentliche Problem, denn Facebook ist zum einen ein Spiegel einer Gesellschaft, die natürlich nicht jederzeit und überall und wohl auch nicht mehrheitlich, aber eben doch in Teilen eben jene in Schutz nimmt, die Schutzsuchende für eine Bedrohung ihrer Lebenswelt halten. Was auf Facebook steht, ist in einigen Fußgängerzonen, auf Feuerwehrfesten und in weniger grober Rhetorik auch in Parlamenten zu hören. Weder sind die Äußerungen noch sind die dahinterstehenden Gedanken ein Produkt der Website. Natürlich wäre es wünschenswert, dass Facebook die Problemdimension erkennt. Was deutsche Politiker aber fordern, ist, dass der Prüfmaßstab das deutsche Recht sein müsse. Das wiederum ist von Facebook zwar zu verlangen, aber kaum durchzusetzen. Denn warum sollte bei Hasskommentaren funktionieren, was beim Datenschutz bislang nicht ging? Warum sollte sich eine US-Firma, die dem ersten US-Verfassungszusatz, der eine viel breitere und radikalere Interpretation der Meinungs- und Redefreiheit als das deutsche Verständnis des gleichen Themas ist, dazu verpflichten lassen? Und wie viel bleibt von Facebook übrig, wenn jedes Land seine jeweiligen Maßstäbe für universell gültig erklärt? Die beste Lösung wäre, dass Facebook von sich aus sagt, wenn wir von Nutzern benachrichtigt werden, dann prüfen wir ernsthaft. Und wenn die Prüfung dann so ausfällt, dass wir etwas nach deutschen Maßstäben für möglicherweise strafrechtlich relevant erachten, dann erstatten wir Selbstanzeige, sperren den Zugang für den Nutzer und liefern das, was wir an Nutzerstammdaten haben, gleich mit an Polizei und Staatsanwaltschaft. Das wäre eine Art Engagement gegen dumpfen Rassismus und Nationalismus, der einer Plattform, die sich die Vernetzung der Menschheit, wenn auch bloß zu wirtschaftlichen Zwecken, auf die Fahnen geschrieben hat, gut zu Gesicht stünde. Aber zugleich ist das fast so utopisch wie ein Ende einer dumpfen Fremdenfeindlichkeit und Angstmache und der falschen Toleranz, die diese noch allzu oft erfährt.